Bitte. Dankeschön. So, einen schönen guten Abend nochmal an alle. Wir haben heute die 23. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes am 6.9.2018. Anwesend sind aktuell der Carsten, der Lothar, der Thomas, die Lilly, die Astrid und Dorle. Tobias ist noch auf dem Weg nach Hause, Sebolino ist im Urlaub und Petra hat, glaube ich, ein technisches Problem. Feststellen können wir, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Kommen wir zu Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Wer dafür ist, trägt sich bitte in Zeile 33 ein, wer dagegen 34 oder Enthaltung 35. Ich bin auch dafür, ich bin nur noch nicht im Pad. Gut, vielen Dank, ich habe das eingetragen. Jetzt stehst du doppelt drin. Nö, jetzt nicht mehr. Nicht mehr, genau. Damit ist das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt. Kommen wir zu Top 2, Termin der nächsten Sitzung. Das ist der 20.09.2018, 20.30 Uhr, wie gehabt hier im NRB-Mandel. Top 3 Bericht des Vorstands, bei mir kurz und knackig, Ticketbearbeitung und ein wenig Tagesgeschäft. Ich bin leider beruflich sehr eingeschränkt im Moment, deswegen bleibt mir leider nicht viel Zeit. Sebastian ist im Urlaub, Lilly, bitteschön. Ja, ich habe es gerade eingetragen, ich hoffe, ich bin trotz Push-to-Talk gut zu hören. Wahlkampf in allen Facetten, also von Pressemitteilungen auswenden, Blogbeiträge bearbeiten, künftige Blogbeiträge planen, mit den EU-Kandidaten telefonieren, mit dem dazu Beauftragten telefonieren und mumbeln und andere Dinge tun. Also ja, wie gesagt, Wahlkampf sind wir jetzt, glaube ich, voll drin und ansonsten das Tagesgeschäft wegen terminliche Probleme haben wir die Pressesitzung ausfallen lassen müssen. Das tut mir leid, dafür entschuldige ich mich. Ansonsten hatten wir leider zu meinem sehr großen Bedauern noch einen Todesfall. Und auch das hat noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen im Hintergrund. Vielen Dank dafür. Astrid, bitte. Ja, bei mir geht's auch schnell. Wir hatten am Montag eine Arbeitssitzung, da war ich dabei. Das Team Poldev haben wir aufgrund des Todes von Michael Behrendt dann abgesagt. Die Nachricht kam am Dienstag und da waren wir wohl alle viel zu schockiert, als dass wir da noch irgendwie vernünftig hätten arbeiten können. Dankeschön, Astrid. Lothar, schönen guten Abend. Dein Part, bitte. Ja, hallo. Erstmal wieder die Zahlen. Wir haben Kontostände in Höhe von 774.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten von 454.000 Euro. Der Stand vom Rechenschaftsbericht 2017 ist Bayern, Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind beim Wirtschaftsprüfer. Sachsen ist in der Endkontrolle. Wir haben aber nach wie vor extrem viel offen bei den anderen Landesverbänden. Die Rückmeldung ist von den Landesschatzmeistern ist teilweise erschleppend. Ich weiß, dass Niedersachsen die Probleme kennt, dran arbeitet. Da hoffe ich bald auf eine Lösung. Hessen hat natürlich momentan auch andere Probleme, aber das muss trotzdem durch. Wie gesagt, ansonsten sind auch die Rückmeldungen nicht besonders schnell oder häufig. Ja, was habe ich ansonsten gemacht? Ich war im Landeswahlausschuss Hessen und Kreiswahlausschuss in Frankfurt als Vertrauensperson. Da muss ich sagen, die Hessen haben die Liste sehr gut vorbereitet. Es gab keine Rückfragen, es gab keine Beanstandung, nichts. Wir waren eine der, die glatt durchgingen. Das war also gute Arbeit von den Piraten hier vor Ort. Ansonsten hatte ich die üblichen Mammel-Schatzmeisterrunde und Beitragskonto. Wenn Fragen sind, raus damit. Vielen Dank, Lothar. Dorle, bitteschön. Ja, ich hatte auch diverse Mumble-Termine. Dann war ich letzten Sonntag auf dem Bezirksparteitag in Oberbayern. Dann war ich am Samstag davor auf dem Vernetzungstreffen Bürgerinitiativen PFOA und PFC, Altötting und Manching. Ich habe Ihnen heute euch heute mal die zwei Links reingestellt, wenn ihr euch näher informieren wollt, um was es da geht. Dann war ich am Montag auf einer Demo gegen das Vergessen. Da war eigentlich angekündigt, dass der Björn Höcke kommt. Die haben aber dann kurzfristig den Kreisparteitag in einen anderen Ort verlegt. Wir haben die Demo dann trotzdem gemacht und auf wo der Parteitag dann tatsächlich waren dann auch noch 150 Demonstranten. Also es hat sich was bewegt. Dann das aktuelle Tagesgeschäft, Mails, Telefonate etc., Buchungen und so weiter. Vielen Dank, Dorle. Guten Abend, Thomas. Ja, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ich fange wieder mal an mit den Mitgliedern. Wir haben insgesamt 9.025 Mitglieder, davon sind 33 schwebend, 4.289 stimmberechtigt. Dem einen oder anderen mag vielleicht auffallen, dass es weniger Mitglieder sind, aber die Anzahl gleich geblieben ist. Puh, an stimmberechtigten Mitgliedern, insofern weiß ich jetzt nicht, ob das ehemalige, längerfristig nicht bezahlte Mitglieder waren. Müsste ich jetzt mal nachschauen, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht parat. Ansonsten hatte ich mir eigentlich vorgenommen, zum IT-Treffen nach Kassel mitzufahren. Das hat leider aus beruflichen Gründen nicht geklappt. Sprich, an dem Freitag, wo ich nach Kassel fahren wollte, war ich bis abends kurz vor 6 auf Arbeit und war dann eigentlich so platt, dass ich das ganze Wochenende mehr oder weniger geschlafen habe. Ich habe dann aber ja die restliche Zeit genutzt und mal diverse Sachen aufgearbeitet. Seppelino ist gerade im Urlaub, der hat mir noch ein, zwei Sachen hinterlassen, die ich versucht habe, diese Woche abzuarbeiten. Und ich war noch bei einer Verhandlung in Berlin. Da ist ja mittlerweile was geleakt worden auf MetaMost. Kann sich jeder selber dazu äußern oder denken, was da vorgefallen ist in Berlin. Ich sage da hierzu nichts, aber das war so meine Beschäftigung die letzten 2 Wochen. Vielen Dank, Thomas. Tobias ist noch auf dem Wege nach Hause, er hat aber eingetragen, Bufo-Arbeitssitzung, IT-Treffen in Kassel, der hat dort teilgenommen, Vorbereitung der RedMine-Umstellung auf neues System, geplant ist dies für nächste Woche, Mittwoch, 12. September. Wo ist er? Entschuldigung. Ach Mensch, Tobias, du bist ja da, warum sagst du nichts? Weil er sich stumm gestellt hat. Ja, weil er schrieb vorhin, er wäre nicht vor 21 Uhr zu Hause. Entschuldigung, Tobias, kriegst du das hin? Und Nee, wohl nicht. jetzt ist er abgehauen. Dann mache ich Hast du das ihn verschreckt? einfach. Ich habe ihn verschreckt, genau. Okay, RedMine-Umstellung geplant für nächste Woche Mittwoch, 12. September und BIO, Sitzung BIO verantwortlich und Entwickler und Entwicklung des Antragsportals. Jetzt gucke ich aber vorher. Petra, du bist da, ne? Kannst du sprechen? Können wir gerne ausprobieren. Ich weiß noch nicht so genau. Hört sich gut an. Dann sage ich kurz, ne? Also Mitgliederverwaltung, EU-Wahlkampf, da könnt ihr die Mammeltermine, die stehen unten angucken. Da wird Michael Ebner auch die SG-Wahlkampf vorstellen. Und dann war ich noch bei der BUFO-Arbeitssitzung. Da entstehen auch noch ganz viele Sachen zur Kampagne, aber es ist einfach noch nicht fertig. Dankeschön, Petra. Ich würde gern was nachtragen. Ich habe in meiner Euphorie ganz vergessen, dass ja die Programmkonferenz auch noch war. Ja, Kassel, genau. Danke, Astrid. Gut, Top 4, Anträge. Wir haben 2 Anträge, die ich gerne behandelt wissen möchte. Und zwar erstmal die Wiki-Nutzungsbedingungen sind verlinkt in der Zeile 114, beziehungsweise das Ticket dazu. Jetzt ist Tobias natürlich wieder geflohen. Und der Antragsteller Sebastian ist nicht da. Gibt es Fragen aus dem Bundesvorstand zu diesen Nutzungsbedingungen, zu diesem Entwurf? Ja, Fragen nicht, Anmerkungen vielleicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, da endlich mal was Genaues zu beschließen. Ich habe jetzt im Drüberlesen auch nichts gefunden, was ich da auszusetzen hätte. Insofern würde ich tatsächlich dafür stimmen. Ja, kann man ja auch jederzeit wieder anpassen. Vielen Dank. Noch jemand irgendeine Anmerkung oder eine Frage? Dann würde ich euch bitten, eure Stimmen dort einzutragen. 116 dafür, 117 dagegen, 118 Enthaltungen. Ja, ich möchte auch noch was anmerken. Danke für eure Arbeit. Das ist eine gute Anmerkung. Vielen Dank, Dorle. Vielen Dank natürlich für die geleistete Arbeit, ja. Dafür sind Carsten, Astrid, Dorle, Lilly, Lothar, Thomas und Petra. Damit ist dieser Antrag angenommen. Punkt 4.2, Antrag von mir auf nicht öffentlichen Teil. Wir haben personenbezogene Anträge. Und wer sie noch nicht, oder haben sie schon alle eingetragen, dafür sind Carsten, Thomas, Tobias, Lothar, Astrid, Dorle und Petra. Die Anmerkung sei mir erlaubt, dass diese Anträge einen Großteil der Zeit heute in Anspruch nehmen werden. Lilly ist auch dafür, Dankeschön. Von daher bin ich auch jetzt etwas strikt durch die TO gegangen. Das heißt, wir werden dann as soon as possible in den nicht öffentlichen Teil gehen, um uns mit diesen Anträgen, die uns dort vorliegen, es sind in Summe 3, beschäftigen zu können. Weitere Anträge sind mir nicht bekannt. Hat noch jemand irgendetwas zum Bereich Anträge? Danke, dann kommen wir zu Top 5, ganz kurz vorweg die Termine. Am kommenden Samstag, 8.9.2018, haben wir die Demonstration gegen das niedersächsische Polizeiordnungsgesetz um 13 Uhr im Hauptbahnhof in Hannover. Einen entsprechenden Link haben wir dort mit eingefügt. Montag, 10.9. Michael Ebner stellt die SG-Wahlkampf vor auf dem NRW-Mumble. Dicker Engel, Termin um 21 Uhr. Dienstag, 25. September 2018, 21 Uhr, Mumble zu den Themen Schwerpunkten EU-Wahl, auch auf dem NRW-Mumble-Server. Dann ist es ja schon mehrfach angesprochen worden, etwas, was für mich persönlich eigentlich immer noch nicht wirklich greifbar ist. Der Michael Behrendt ist gestorben und am 11. September ist seine Beerdigung. Über Twitter ging ein Tweet rum von Christos. Der Start ist, glaube ich, um 15 Uhr. Wer da Näheres zu wissen möchte, wir werden das nochmal irgendwo weiter verbreiten oder kann auch gerne mit einer Frage dazu kommen, okay? Gut. Fragen an den Bundesvorstand. Bitteschön. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer zuerst da war, weil ich im Pet war. Sammy. Dann ist Sammy bitte dran. Guten Abend, Sammy. Guten Abend. Ich sehe hier in der ganzen Vorstandssitzung 85 Leute, davon 75 Zuhörer, beziehungsweise der Pirat und ISF, ich ja auch noch dazu, sind also 77, wir alle, sind hier, weil wir etwas von euch hören wollen, dass ihr Anträge, personenbezogene Anträge, intern besprecht, ist mir völlig klar. Es geht auch nicht um Anträge, sondern es geht einfach um eure Stellungnahme hier und jetzt zu dem, was von Lilly getwittert worden ist und die jeweiligen Reaktionen darauf. Es sind etliche Leute schon ausgetreten. Ich fände es gut, wenn ihr hier eine öffentliche Stellungnahme abgeben würdet. Danke, Sammy. Pirat ISF, bitte. Wollt ihr dann dieses Thema erst besprechen? Ich habe ein anderes. Dann sag, was für ein Thema du hast. Ich habe noch mal eine kurze Rückfrage bezüglich Bundesparteitag. Wie ist denn die Rückfrage? Ja, ihr hattet am 9.8. das in eurer letzten Vorstandssitzung und habt jetzt erfahren, nachdem ich mal gefragt hatte, was eigentlich mit dem Vertragsunterzeichnung ist, dass das alles in Frage gestellt wird wohl wieder. Ich bräuchte aber jetzt irgendwie einen Tag, bis wann eine Entscheidung vorliegt. Der Ablauf bei Bundesparteitagen ist so, dass wir Beauftragte haben, die sich um die Organisation kümmern und auch um die Vorbereitung. Diese zwei Menschen gibt es auch. Es liegt uns leider noch kein Antrag vor und dieser Antrag muss, so ist das bei uns ja geregelt, in einer öffentlichen Bundesvorstandssitzung beschlossen werden. Und somit können wir im Moment auch noch kein Vertrag unterzeichnen. Wir stehen aber in Kontakt mit den Beauftragten, mit dem Alcades auf jeden Fall. Und wir sehen zu, dass wir das as soon as possible über die Bühne kriegen. Aber wenn wir noch keinen Beschluss haben, dass wir uns dann da natürlich drauf beziehen, ist es natürlich auch schwierig, dort einen Vertrag zu unterzeichnen. Moment, das bedeutet, es gibt keinen Umlaufbeschluss, der in dieser 3 Wochen, wo jetzt der Vertrag vorliegt und die Sachen zugeschickt worden sind, wo gesagt worden ist, das ist der Antrag. Weil mir wurde mitgeteilt, auch per Mail, auch von einer Vorstandskollegin, dass es jetzt Diskussionen gibt, weil es ja eine Woche später ist als das, was ihr damals ausgeschrieben habt. Es war ein Ersatzparteitag, weil es damals keine richtigen Vorschläge gab. So, und ich bin damals als KV Düsseldorf hingegangen, habe gesagt, okay, wir haben eine Alternative. Das ist am 9.8. besprochen worden. Der Vertrag liegt seit 30.8. bei euch intern vor im Vorstandsportal. Und es ging nur darum, er soll unterschrieben werden. Das mit dem 30.8. kann ich dir so nicht bestätigen. Das müsste ich prüfen. Zugeschickt hat ihn Alcades auf jeden Fall letzte Woche oder diese Woche. Das kann ich dir gerne noch genauer sagen. 3 Wochen ist mir nicht bekannt. Entscheidend ist auch, dass der Antrag da ist. Und dann können wir, und das können wir nicht im Umlaufbeschluss machen, sondern das müssen wir in einer Bundesvorstandssitzung tun. Das heißt, ihr könntet erst in 14 Tagen diesen Beschluss fassen. So ist es. Wortmeldung. Bitte, Lothar. Ich würde empfehlen, dass wir intern als Umlaufbeschluss durchaus schon mal Budget und Absichtserklärung oder Budget und Beschluss, dass der Vertrag schon mal unterschrieben wird, machen, wenn wir uns soweit einig sind. Das, was in der öffentlichen Vorstandssitzung geschehen muss, ist dann die Einberufung. Aber die sollte halt erst gemacht werden, wenn Vertrag sozusagen praktisch unterschrieben ist. Jawohl, das ist ein sehr guter Vorschlag und ich denke, so werden wir auch verfahren. Okay, Lothar, wie lange braucht ihr dann, um diesen internen Beschluss zu machen, weil der Vertrag ist der gleiche wie 2017? Kann ich momentan nichts zu sagen. Das hängt dann von den anderen Vorstandsmitgliedern auch mit ab. Aber ich denke, dass alle zustimmen werden, dass wir das möglichst schnell über die Bühne kriegen müssen, um auch Sicherheit zu haben, dass der BBT funktioniert. Genau, also es ist natürlich unsere Aufgabe natürlich dafür zu sorgen, dass ein BBT stattfindet. Und von daher werden wir sicherlich nicht oder ist uns nicht daran gelegen, dass das noch weiter in Verzug gerät. Aber wir müssen natürlich die Sicherheiten herstellen, damit die Verträge geschlossen werden und wir müssen natürlich gucken, dass das vom Budget her passt. Gut, nur zur Erklärung, warum ich es so dränge, weil wir haben, das wird euch auch mitgeteilt worden sein, bei uns fällt ja der Landesparteitag aus und wir müssen halt im Oktober in der gleichen Halle auch noch einen Landesparteitag machen. So, und die fragen natürlich jetzt nach, was ist mit dem ersten Vertrag? Solange der erste Vertrag nicht unterschrieben ist, kriegen wir auch keinen zweiten Vertrag höchstwahrscheinlich. Okay, wobei sich mir da die Logik nicht erschließt, weil sind ja zwei völlig verschiedene, also einmal der Landesverband, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal der Bundesverband, der die Verträge schließt, aber also weiß ich nicht, warum ihr da im Oktober nicht den Vertrag kriegen solltet. Aber das wollen wir natürlich nicht verhindern, ne? Aber wie gesagt, ist verständlich, ihr habt immer, es gibt keinen Antrag und keinen Beschluss und dann muss ich das intern klären, warum die Anträge Wochen dauern. Danke. Danke dir für deine Nachfrage. So, Dodi? Ja. Ich möchte den Bundesvorstand nur über etwas informieren. Der Kreisverband Dortmund hat sich heute offiziell und öffentlich von der politischen Geschäftsführerin distanziert. Und auch den Wunsch geäußert, dass sie die passenden Rückschlüsse zieht und vielleicht endlich ihr Amt aufgibt. Das nur zur Info. Vielen Dank dafür. Rodorm? Ja, kurz zur Vorstellung, wer mich unter dem Namen nicht kennt, Alex Schestag, Kreisvorsitzender in Heidelberg und dortiger Gemeinderat. Ich möchte mich Sammy ausdrücklich anschließen und erwarte eine Stellungnahme von euch, die über das hinausgeht, was ihr auf Twitter verlautbart habt, nämlich, dass es sich um einen Privataccount handelt. Das kann nicht sein bei so einem Amt. Da erwarten wir, ich spreche jetzt für mich und für einige andere, von denen ich weiß, dass sie das genauso sehen, deutlich mehr und erwarten diesmal auch wirklich Konsequenzen, welcher Art auch immer. Diese Aussage hat mich entsetzt und ich persönlich erwarte auch eine Entschuldigung bei Ismail Küpeli, der Partei, offiziell. Das erwarte ich. Und dazu wünsche ich mir auch eine Stellungnahme. Okay, vielen Dank für deinen Beitrag. Wie weit bitte? Ich schließe mich der Bitte von Sami ebenfalls an. Das ist in der Form mittlerweile, hat das eine Reichweite erreicht. Das ist nicht akzeptabel und da muss, mal abgesehen davon, dass ich die Erklärung, die über den Bufo-Account rausging, für mehr als mangelhaft nur halte, das muss besprochen werden und das geht nicht, dass man da jetzt das einfach mal wegbügelt. Okay, Rodon, du bist noch da? Ich bin gleich raus, sorry. Ach so, okay. Ja, geübte Zuhörer der Bundesvorstandssitzung werden festgestellt haben, dass ich heute einen etwas anderen Weg gegangen bin. Interessanterweise waren ja dann bei Top 5 gleich die ersten am Mikrofon, um zu fordern, dass irgendetwas kommt. Ja, ich hatte da auch schon mal einen Plan, weil ich wollte auf jeden Fall erstmal die Anträge durchhaben, bevor wir hier in irgendeine Diskussion verfallen. Ich hatte vorhin aber auch gesagt, wir haben drei Anträge, die ich definitiv auch heute mit dem Bundesvorstand behandeln möchte, die sich auf den Vorfall von heute Nacht oder von gestern beziehen. Nichtsdestotrotz werde ich das hier nicht abbügeln oder sowas. Ich weiß gar nicht, warum man immer wieder auf diese Ideen kommt, dass das alles irgendwo unter den Tisch gekehrt wird oder dergleichen. Der Vorstandsaccount, das war mein Tweet, den ich vorhin abgesetzt habe, weil ich der Auffassung bin, dass wir etwas bringen mussten. Ich finde es natürlich toll, dass die Masse jetzt sagt so, ja, das ist ja schön, dass ihr was gebracht habt, aber das war auch doof. Aber so ist wahrscheinlich das Leben. Ich würde an dieser Stelle jetzt das Wort an Lilly übergeben, um sich da mal zu diesem Umstand, der sich dort ergeben hat, zu äußern. Ja, danke dafür, Carsten. Ich habe ja eben schon ein Statement auch nochmal auf meine Webseite gesetzt. Für die, die es noch nicht gelesen haben, würde ich es gleich nochmal, wenn ich die Taste hier wieder loslasse, einfach in den Kanal hier schieben. Ansonsten wäre es jetzt auch, glaube ich, auf meinem Twitter-Account zu lesen, wer es nicht abwarten kann, beziehungsweise auf meiner Webseite. Rund um das Statement, glaube ich, gibt es sehr, also in dem Sinne nichts weiter zu sagen, weil das die Essenz ist aus dem, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, aus den Bitten, die an mich herangetragen wurden und auch aus den Unterstützungszusagen, für die ich ausdrücklich auch nochmal Danke sagen möchte. Mir geht's auf jeden Fall darum, dass ich mich auch nochmal explizit bei denen entschuldigen möchte, denen ich sehr viel Ärger und mehr Arbeit bereitet habe, aber auch bei denen, die sich zum wiederholten Male möglicherweise auf die Füße getreten fühlen. Das ist, wer mich kennt, weiß, dass das selten bis nie meine Absicht ist, jemanden auf die Füße zu treten. Ansonsten, wie gesagt, würde ich das Statement nochmal verlinken, damit dann auch sozusagen der Text in seiner Schriftform hier verewigt ist. Ich kann ihn auch gerne verlesen, wer das gern möchte, aber ich denke, gelesen haben ihn schon die ein oder anderen. Vielleicht wäre es ja schön, wenn du ihn doch gerade vorliest, weil nicht jeder wechselt jetzt gerade und liest oder so. Entschuldigung. Gut, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich hatte geschrieben, das Foto eines auf der Flucht nach Europa ertrunkenen Jungen ist ein emotionales Symbol für das Sterben unzähliger Menschen im Mittelmeer. Dass ich die Umstände der Aufnahme des bekannten Fotos hinterfragt habe, war in diesem Kontext ein Fehler, weil dies die Botschaft des Fotos in Zweifel ziehen kann. Ich bitte dafür um Entschuldigung, wie ich ja eben auch nochmal gesagt habe, und übernehme die volle Verantwortung auch vor meinen Bundesvorstandskollegen, die über Ordnungsmaßnahmen entscheiden werden. Zu dem Ruf nach personellen Konsequenzen teile ich mit, dass in wenigen Wochen die Neuwahl des Bundesvorstands ansteht und ich, wie wegen der im nächsten Jahr anstehenden Wahlkämpfe bereits feststand, mich erneut kandidieren werde. Das habe ich geschrieben. Das umfasst auch sozusagen im Wesentlichen das, was ich hier euch heute sonst in Kleinteiligkeit gesagt hätte. Okay, danke dafür. Ich möchte ergänzen, dass ich dieses Thema seit heute Morgen um 3:30 verfolge und es meinen Tag nicht erfreut hat. Definitiv nicht. Und meine Laune heute Abend auch dementsprechend ist. Das möge man mir bitte nachsehen. Das liegt aber nicht nur an dem Tweet von Libby, den ich in seinem Inhalt in keinster Weise teile. Und ich ihn auch, das weiß Lilly auch, wir haben heute den ganzen Tag darüber in mehreren Möglichkeiten kommuniziert, für völlig überflüssig halte. Es spielt keine Rolle, wie dieses Kind dort am Strand fotografiert wurde. Wobei ich dazu sagen muss, die Echtheit des Fotos, also der Umstand, wird weder von Lilly noch von sonst jemandem aus dem Bundesvorstand in irgendeiner Weise in Zweifel gezogen. Problematisch war die Nachfrage nach der Lage. Für mich spielt das keine Rolle. Für mich ist, und das zählt auch für den restlichen Bundesvorstand, völlig unerheblich, wie dieses Kind an dem Strand aufgefunden wurde. Fakt ist, dass dieses Kind ertrunken ist aufgrund einer Flüchtlingspolitik, nicht zuletzt hier in Deutschland, die einfach nicht mehr hinnehmbar und nicht zu vertreten ist. So viel erstmal zu meiner Meinung. So viel erstmal, und ihr dürft sicher sein, dass mir das hier gerade nicht leicht fällt. Nicht nur um den Umstand, dass dort ein Kind zu Tode gekommen ist. Dieses Kind, das ist symbolisch für die vielen, vielen tausenden Menschen, die dort ertrunken sind und vermutlich auch noch weiterhin ertrinken werden. Ich teile diesen Tweet nicht, ich teile ihn inhaltlich nicht und ich teile auch diese Meinung nicht. Das ist erstmal meine Botschaft an euch. Wir werden entsprechend auch noch ein Statement dazu veröffentlichen. Ich möchte diese Gelegenheit aber auch nutzen, und das ist jetzt nicht Ablenkung um der Ursache. Ich habe aber auch viele Tweets heute gelesen und das ist, was diese Partei endlich mal lernen muss. Eine Deeskalation über Twitter ist nicht möglich. Und einige unter uns nutzen diese Geschichte, um zu eskalieren. Und das finde ich gerade ob der Ursache und des Themas, was dort aufgegriffen wurde, für nicht weniger schlimm. Wenn solche Geschichten sind, dann haben wir auch interne Kanäle, als diese Empörung noch hochzuschaukeln. Das hat uns heute in keinster Weise geholfen. Dankeschön. Ich würde gerne noch was ergänzen, wenn möglich wäre. Bitte, Lilly. Ich würde ergänzen, also das hat jetzt nochmal, dein Text hat mich da jetzt nochmal drauf gebracht. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich die Echtheit des Fotos in irgendeiner Form anzweifle, dann ist das definitiv falsch, dieser Eindruck, weil das tue ich nicht. Wie gesagt, da differieren Carsten und ich bei den Umständen. Nichtsdestotrotz, das Foto ist echt, das würde ich nie bezweifeln. Ich glaube, da gibt es auch im Allgemeinen keine Fragen darum. Das ist vielfach belegt gewesen. Ansonsten habe ich bei der langen Liste der Leute, bei denen ich mich entschuldigen muss, noch ein Leute vergessen, nämlich die es an der einen oder anderen Stelle, weil sie eben Facebook, Twitter betreuen oder weil sie eben, wie soll ich sagen, eine Kontaktadresse eines Kreisverbandes oder wie auch immer betreuen, es an der Stelle abgekriegt haben. Die Einzelnen weiß ich jetzt nicht zu benennen, aber bei denen möchte ich mich auch nochmal für die Mehrarbeit und die Unannehmlichkeiten, die so etwas mit sich bringt, entschuldigen. Dankeschön, aber nur damit da kein Missverständnis aufkam, genau das sagte ich ja auch. Es geht nicht um die Echtheit des Bildes. Der Umstand ist für Lilly als auch für mich und für den Rest eindeutig klar. An der Echtheit des Bildes gibt es keinen Zweifel. Sammy, bitte. Zum Eskalieren möchte ich eines sagen. Niemand konnte da eskalieren. Das war die Eskalation überhaupt. Denn es ging unter anderem auch um Ismail Küpeli, der mein ganz besonderer Freund ist, seitdem wir uns in Paderborn kennengelernt haben, dem ich sofort, als ich es gesehen habe, geschrieben habe, es tut mir so leid. Und er geantwortet hat, du kannst nichts dafür, nicht deine Schuld. Natürlich ist es nicht meine Schuld, aber ich bin Piratin. Und ich bin dummerweise im Moment auch noch Kandidatin für die Europawahl, was ja nun oft genug blockiert wird und wo viel passiert, um alles Mögliche zu verhindern. Manchmal hat man das Gefühl, es ist Absicht. Ich möchte nicht, dass ihr hier nach Deeskalation schreit, wo es längst eskaliert ist. Ich möchte nicht, dass etwas unter den Tisch gekehrt wird. Denn ich kann euch eins sagen, dann treten noch sehr viel mehr Leute aus. Man kann keine frischen Segel auf ein Schiff ziehen, wo die Planken total verrottet sind, wo immer wieder Lüge auf Lüge gepackt wird, Deeskalation auf Deeskalation, wo nie geschrubbt wird, wo nie sauber gemacht wird. Das war das, was ich noch sagen wollte. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wen du hier der Lüge bezichtigen möchtest, aber auch das eine oder andere, was ich von dir heute lesen durfte, hat mich persönlich schon sehr getroffen. Aber du wirst wissen, was du schreibst. Vielen Dank. Captain Leto, bitte. Da war noch jemand vor mir. Ja, Rotrom, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Nee, fang du einfach an. Nee, du warst vor mir. Mach du. Mach du, mach Captain Leto. Okay. Ja, ich war auch über die Jahre immer ein Freund davon, Sachen erstmal intern zu klären, den Leuten die Chance zu geben, sich zu rechtfertigen und so weiter, Missverständnisse aus der Welt zu räumen. Aber das hier ist wirklich eine Sache, wo es fehl am Platz ist, von deeskalieren zu reden. Hier ist ohne Not, ohne irgendwie, dass da eine Diskussion in die Richtung gewesen wäre, auch ein Tweet angesprungen worden, wo es um ein hochsensibles menschliches Thema ging und ja, dann mit Anlauf reingegrätscht. Ich habe mir jetzt auch gerade die Entschuldigung oder das persönliche Statement durchgelesen und das geht ja schon ein bisschen an dem Tweet vorbei oder auch an dem, was eben geschildert wurde, wenn ich hier gerade einmal springe. Dann war das in dem Tweet, hat sie auch darüber gesprochen, warum der Junge etwas fotogener hingelegt und zurechtgerückt wurde. Das ist kein die Umstände der Aufnahme hinterfragen. Das ist eine ganz direkte Unterstellung, dass da jemand eine Leiche oder ja den Körper eines toten Kindes drapiert hat, um Propaganda zu machen oder sowas in der Art. Das ist ein übler Vorwurf an diese Journalistin oder an irgendwelche Leute, die die bedauernswerte Aufgabe haben, die Strände da nach Toten abzusuchen und massenhaft Leichen zu bergen. Und ja, also das ist kein kleiner Ausrutscher irgendwie in der Diskussion, wo man dann erstmal sagen müsste, kommt mal alle runter und wie hat sie das denn gemeint und so. Mich würde allerdings tatsächlich noch interessieren, wo kriegt man solche Geschichten her? Also das ist die Art von Stoff, die man meiner Vorstellung nach vielleicht in irgendwelchen geschlossenen Facebook-Gruppen findet, in denen wir uns alle hoffentlich nicht rumtreiben. Ich höre das auch zum ersten Mal hier. Ich frage jetzt gar nicht aus Interesse, weil ich glaube, dass da noch irgendwas Großes enthüllt wird, was mit diesem Foto zu tun hat, sondern einfach, wow, wie kommst du drauf, Lilly, sowas zu posten? Jetzt nicht irgendwie in einer Diskussion, die da aufgeworfen wurde von irgendwem um das Foto oder so, wo es gerade darum geht, hey, neue Beweise, bla, blub, wir haben das und das in der und der Zeitung gelesen, sondern einfach auf einen Artikel hin, wo es um ja, peripher um Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsschicksal, aber vordergründig in einem Tweet ja von Ismail Küpi um das Schicksal inhaftierter Journalisten geht. Wie kommst du dazu, da so ein Statement runterzuhauen und wo hast du es her, beziehungsweise wie kamst du auf die Idee, dass das irgendwie was ist, was Substanz hat? Also wie ich eben schon gesagt habe, außerhalb des Statements habe ich, weil das die Essenz dessen ist, was wir alle diskutiert haben, Eigentlich dazu wenig zu sagen, weil ich davon ausgehe, das kann ich auch ganz klar so sagen, dass das, was ich mir, wie soll ich sagen, dabei gedacht habe, wie du es formulierst, etwas ist, was sowieso, wie soll ich sagen, nicht in Erwägung gezogen wird, also beziehungsweise dann nicht diskutiert wird oder tatsächlich als Themengegenstand gesprochen wird. Du hast recht, der Kontext, wo es darum geht, dass auf der anderen in anderen Ländern Journalisten inhaftiert werden, das ist ein Thema, was mir ganz persönlich, weil einige von euch wissen ja, dass ich aus dem journalistischen Bereich komme und mir gerade deswegen sowas immer sehr am Herzen liegt und ich es ganz furchtbar finde, auch immer wenn Reporter ohne Grenzen etc. wieder Listen aufmachen, wo überall Journalisten nicht nur inhaftiert werden, sondern ermordet werden oder in einer Kriegsbericht Erstattung zu Tode kommen oder entführt werden, um Dinge zu erpressen. Das ist eben in dem Kontext tatsächlich nicht angebracht gewesen. Das habe ich ja auch so geschrieben. Von der Sache her, was du inhaltlich haben möchtest, woher ich es haben will, ich bin davon ausgegangen, dass das ein Umstand ist, dass eben das Zustandekommen des Fotos in dieser Form hinterfragt wird, ist mir seit längerem bekannt. Keine Ahnung, seit 2 Jahren bestimmt. Die Originalfotos, also sozusagen die Fotos vorher, will ich mal sagen, tauchen immer mal wieder auf. Aktuell habe ich eine Quelle in der Huffington Post gefunden. Aber ansonsten ist das, wie gesagt, jetzt nichts, von dem ich angenommen hätte, dass es großartig neu gewesen wäre. Was ich jetzt aber nochmal definitiv ausdrücken möchte, ist, dass der Kontext da natürlich falsch war. Ich habe den Tweet im, ich sag mal, mehr oder minder Vorbeigehen gesehen. Mir kam dieser Kontext mit dem Foto da wieder auf und weil ich das einfach interessant finde, generell wie Fotos entstehen, beziehungsweise auch wie Nachrichten entstehen, wie Nachrichtenquellen bewertet werden. Das sind ja auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Deswegen habe ich diese Rückfrage gestellt. Weil es mich interessiert hat. Ich hätte vielleicht auch eine DM schreiben können. Sicherlich jetzt im Nachhinein beurteile ich das auch so, dass eine DM der deutlich bessere Weg gewesen wäre. Ich habe es eben als Antwort, als Reply ganz normal auf den Tweet formuliert, wie ich das bei vielen anderen Tweets auch mache, wenn ich eine Rückfrage habe. Okay, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz mal was klarstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich rübergekommen, als ich vorhin dieses Wort Deeskalation benutzte. Da meinte ich damit nicht, dass dieser Umstand um diesen Tweet in irgendeiner Form unter einen Deckel gepackt wird. Das ist nicht meine Intention gewesen. Mir ging es darum, dass eine Eskalation, und da war meine Wortwahl wahrscheinlich falsch, schon überwiegend auch aus den eigenen Reihen gekommen ist. Und das ist das, was ich halt nicht besonders positiv empfinde. So, da Mumble nach dem Anfangsbuchstaben sortiert, seht mir bitte nach, aber ich glaube, Rodorm, du warst noch eben nach Captain Leto da, ne? Korrekt. Dann bitte. Es ist ja schon sehr viel gesagt worden jetzt dazu, zu der Eskalation. Ich sehe das wie Sammy, da konnte man nicht mehr viel eskalieren, nachdem Ismail Küpeli den Screenshot-Tweets verbreitet hat. Und ich habe dann als spontane Reaktion mein Missfallen, um es mal freundlich auszudrücken, über diesen Tweet ihm gegenüber ausgedrückt und ihm im Namen der Partei, das habe ich mir einfach mal rausgenommen, mich entschuldigt. Ich denke, das ist auch keine Eskalation, wenn man sowas macht. Und alles nur im Hinterzimmer zu klären, alles nur intern zu klären, das geht in so einem Fall nicht mehr. Diese Aussage ist öffentlich getätigt worden. Die Aussage ist von Ismail Küpeli öffentlich thematisiert worden. Also denke ich, dass wir da auch öffentlich Stellung nehmen müssen. Und das habe ich getan und dazu stehe ich auch. Ich erwarte, wie gesagt, nach wie vor auch vom BUFO, dass es sich bei Ismail Küpeli und bei der Fotografin auch nochmal im Namen der Partei entschuldigt, damit wirklich da auch eine adäquate Entschuldigung der Partei vorliegt. Denn so kann man das nicht stehen lassen. danke dir. Wir werden das im Bundesvorstand besprechen. Ich nehme deine Anregung definitiv auf. Nur damit da auch keine Missverständnisse aufkommen, der nicht öffentliche Teil ist nicht dafür gedacht, um das mal eben im Hinterzimmer irgendwo vom Tisch zu kehren, sondern ich halte mich hier, und das ist das, was ich auch in verschiedensten Gruppen über den Tag hinweg kommuniziert habe, an die Regeln, die wir an jeden Antrag einer Ordnungsmaßnahme legen, die wir zunächst nicht öffentlich besprechen. Und dieses Recht gilt auch für diesen Fall. Also bitte nicht falsch verstehen. Wie weit bitte? Bezüglich der Deeskalation bin ich durchaus immer dafür, Sachen erstmal untereinander zu besprechen und das nicht hochzuschaukeln. Aber wie eben auch schon gesagt wurde, dem schließe ich mich auch an, da war es zu spät, weil es eben von anderer Seite aus eskaliert wurde. Was die Erklärung jetzt von Lilly angeht, ich fasse das mal so zusammen. Du warst davon ausgegangen, dass das sowieso eine bekannt ist. Du hast den Artikel, der in dem Fall verlinkt wurde, im Grunde jetzt nicht gelesen, sondern hast dann in dem Kontext dir gedacht, oh, ich frage da mal was nach, was irgendwie im Zusammenhang steht, und hast keine Sekunde lang dir den Kopf drüber gemacht, wie dieser Tweet aufgefasst werden könnte. Das ist das, und das ist ja auch nicht das erste Mal, genauso, also, ich meine, ja, jeder trauert auf seine Art und Weise, mehr sage ich jetzt nicht, aber Herrgott, da muss man doch einfach mal auch seinen Kopf einschalten und sich eine Sekunde Gedanken darüber machen, wie irgendetwas auf andere wirkt. Jeder steht morgens vorm Spiegel und überlegt, wie wirke ich, wenn ich diese Klamotten anziehe. Jeder macht sich Gedanken, bevor er eine Rede in seinem Stadtrat hält oder ähnliches, und macht sich Gedanken, was erreiche ich mit welcher Wortwahl. Du hast weiß nicht wie viele tausend Twitter-Follower. Das ist jedes Mal, als würdest du dich auf dem Marktplatz auf eine Kiste stellen und in ein Mikro brüllen. Aber bei Twitter machst du dir da keine Gedanken. Herrgott, und ich will nichts von Privataccounts hören. Ich bin auch Funktionär in dieser Partei und ich weiß ganz genau, dass alles, was ich twittere, von irgendjemandem benutzt werden könnte, um die Partei zu beschädigen. Das sollte jedem, vom kleinsten KV-Vorsitzenden bis hoch in Bufo, eigentlich klar sein. Wem das nicht klar ist, also ja. Die Stellungnahme in der Form finde ich auch nicht ganz genügend, also, aber das ist meine persönliche Meinung. Dankeschön. Der Sperling, bitte. Ja, also, dass Lilly so jetzt ihren Twitter die Reflexe nicht mehr im Griff hat, ist ja jetzt nicht Neues, und so kennen wir sie halt. Ich fand den Tweet total daneben, und ich würde jetzt gerne wissen, und bitte mit Quellen, du weißt, wie das ist als Journalistin, ne? Quellen. Woher, wie kommst du auf den Trichter, dass das Bild, sag ich mal, in seiner Bildaussage verändert wurde, bevor es dann veröffentlicht wurde? Wie auch immer, wie kommst du da drauf? Ich würde das gern wissen. Denn solange du sagst, ja, ich habe das irgendwo gelesen und so, klingt es für mich ein bisschen nach einer Ausrede. Und das kann ich nicht akzeptieren, und das kann auch kein anderer akzeptieren. Wenn du Belege hast, auch die Bilder vorher, her damit. Ansonsten muss ich nicht mehr sagen. Außer die Frage, die ich gerne beantwortet hätte, ob du jetzt mal endlich komplett durchgeknallt bist, weil es kotzt mich langsam an, was du da treibst. Und du kannst deinem keinen erzählen, das wäre ein Privataccount, das ist Schwachsinn. So, das war's. Wie kannst du dem Sperling da irgendetwas zukommen lassen? Ja, das würde ich dann auf Twitter machen. Sperling, ist das okay? Hör mal, auf keinen Fall auf Twitter. Sag mal, wo leben wir denn hier? Hallo. Ich denke nicht, dass Lilly... Hast meine E-Mail-Adresse, du kannst mir was schicken. Ja gut, ich hatte jetzt per Twitter-DM den kurzen Weg gedacht, aber in Ordnung. Bitte gern. Danke. Da siehst du, das denke ich auch. Ronny, bitte. Versteht man mich? Hört man mich? Man hört dich gut. Sehr gut. Das freut mich. Ich bin ja schon fast ein bisschen aufgeregt, so viele Leute hier mal wieder im Mumble zu sehen. Einmal kurz, weil das ist ja emotional. Einmal kurz, Carsten, du hattest es ja gesagt, Deeskalation und so. Und Sami hatte es jetzt gerade nochmal versucht, in ihre Worte zu fassen. Ich glaube, dass viele das nicht weiter eskalieren wollten. Das hast du ja auch, glaube ich, nicht so ausdrücken wollen, dass es viele nicht weiter eskalieren wollten, sich jedoch irgendwie zu einer Rechtfertigung genötigt sahen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Also sich irgendwie entschuldigen, sich das irgendwie die Sache wieder gerade zu ziehen, auf Twitter öffentlich, und weil eben dieser Tweet jetzt so dermaßen über den Strang gegangen ist, dass es dann natürlich auch eine persönliche Distanzierung dann von Personen gibt, also in diesem Fall von Lilly, das war dann fast unvermeidbar. Und dass das jetzt nicht von jedem kommen musste und so weiter, das ist vielleicht dann noch eine ganz andere Sache, oder wie das kann man auch alles immer ganz menschlich und auch schön ausdrücken und auch ganz freundlich, aber ich glaube, viele sahen sich da einfach drin genötigt, dass der Name der Piratenpartei nicht mit kruden Verschwörungstheorien oder mit kruden Glaubensdingen verbunden werden. Die sahen sich dazu genötigt, dass das eben klargestellt wird. Dann die nächste Sache, also es rumort tatsächlich gerade parallel wieder auf Twitter. Ich weiß, wie das in der Vorstandssitzung ist, beziehungsweise wenn man eben ja jetzt hier schon in diesem Fall fast im Tribunal sitzt, da hat man nicht irgendwie alle Sachen gleichzeitig im Kopf, und das ist auch vollkommen okay so. Also es rumort gerade tatsächlich wieder auf Twitter, dass eben diese Erklärung doch vielleicht noch mal hinterfragt werden sollte. Ähnlich wie der Tweet jetzt im Laufe des Tages auch noch mal die Erklärung hinterfragt werden sollte. Eine erneute Kandidatur, ja, okay, ich glaube, das haben viele irgendwie fast schon als selbstverständlich gesehen. Die Sache ist jetzt jedoch, Lilly, du hattest es ja vorhin gesagt, du hast da gewisse Quellen, du hast, auf denen dein Tweet fußt, der meiner Meinung nach tatsächlich sehr, sehr moralisch fragwürdig ist auch. Und ich glaube, viele möchten jetzt auch nicht mehr, dass es auch noch bis zur Bundesvorstandswahl, dass du eine repräsentative Rolle für die Partei beziehungsweise für die Ziele, für die Werte und auch vor allen Dingen für die Menschen innerhalb dieser Partei dann irgendwie hast. Von daher sind die Rufe nach einem Rücktritt relativ laut oder beziehungsweise werden jetzt auch noch lauter nach der Erklärung. Also wir müssen das jetzt hier auch gar nicht klären. Ich brauche jetzt auch keine Antwort. Aber so ist jetzt mein Gefühl. Auch ich würde es tatsächlich begrüßen, würden wir jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen und nicht bis zur Bundesvorstandswahl warten. Obwohl wir da ja dann schon irgendwie eine gewisse Gewissheit haben. Danke, Ronny. Bastian, bitte. Ja, schönen guten Abend. Man hat das vielleicht in all den vielen Jahren, in dieser schönen Partei bin, schon öfter mal gehört. Ich halte überhaupt nichts von öffentlichen Tribunalen zusammen. Man könnte das hier alles noch ein bisschen weiter hochschaukeln. Ich sage jetzt mal, wir haben ja die magische Zahl von 100 Anwesenden bereits überschritten. Ist jetzt, glaube ich, gut. Ich glaube, hier ist keiner wirklich drunter, der das eine ganz tolle Idee fand. Das ist auch nicht die erste tolle Idee. Das spielt dabei auch eine Rolle. Ich bin ganz sicher, dass hier eine rote Linie in einer Art und Weise überschritten worden ist, die nicht mehr heilbar ist. Bevor wir jetzt vom Hundertsten ins Tausende kommen und das alles zerreden und noch einer kommt dazu und es hat bestimmt noch jemand was gesagt, was nicht jemand vor ihm gesagt hat, ich würde es einfach beenden. Das wäre mein Vorschlag. Ich habe das in anderen Sitzungen ähnlicherweise auch schon gemacht. Zumal das Format einer Bundesvorstandssitzung für eine Art solcher Tribunale völlig ungeeignet ist. Ich glaube, hier weiß jeder, was er von der ganzen Geschichte zu halten hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Bundesvorstand insgesamt, meine ich auch die Betroffene, nochmal in sich geht. Ihr habt ja ein bisschen Zeit auf so einer nicht öffentlichen Vorstandssitzung und mal wirklich nachdenkt, wie lange das hier geht. Also nicht nur mit diesem einen Tweet, wie lange das hier geht. Wir reden hier von vielen, vielen anderen Tweets, die auch viele, viele andere Piraten ernsthaft beteiligt haben, und würde da einfach mal einen Schlussstrich ziehen. So einfach ist hier mein Petitum. Ist kein Antrag, ist einfach nur, wenn ihr nicht eskalieren wollt, solltet ihr einfach mal eine Sache schnell beenden. Wir hatten mal einen ähnlichen Fall vor einem Jahr. Die haben wir genauso schnell beendet. Und das solltet ihr auch so tun. Dankeschön. Ysan oder Vaku? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ysan. Ysan, bitte. Okay. auch noch mal was kurz zur Eskalation. Also ich habe mich ja bemüht, heute mich auch sehr zurückzuhalten, obwohl ich emotional doch ziemlich geeiert bin. Carsten, ich glaube dir deine Betroffenheit. Ich glaube sie dir wirklich. Du hast das mit deinen Tweets und mit allen möglichen anderen schon vermittelt. Weshalb ich heute überhaupt nicht an der Diskussion beteiligt habe, weil mir einfach die Hutschnur geplatzt ist. Weil leider Gottes auch aus Richtung des Teams von Lilly dann immer wieder so Sabotageakte gegen EU-Listenkandidaten gekommen sind. Und irgendwann, also heute war dann für mich einfach das Tilt erreicht. Das nur mal zur Erklärung. Würde ich gerne gerade kurz zu was sagen? Bitte. Hatte ich ja auch schon, glaube ich, damals bei der Kandidaturrede gesagt. Ich habe in irgendeiner Form kein Team. Ich hoffe, du meinst nicht die SG-Bundes-PR. Das ist allerdings nicht mein Team, sondern die entsprechende Servicegruppe. Okay, danke. Vaku, bitte. Ja, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich mich wirklich sehr geschämt habe gestern, als ich das so mitbekommen habe. Und ich glaube, das geht vielen so. Und ich bin nicht der Meinung, dass ein persönliches Statement mit dem Satz, ach, ich bin ja sowieso bald weg und eine Ordnungsmaßnahme, die ihr im nicht öffentlichen Teil besprecht, ein auch irgendwie nur starkes Zeichen nach außen ist. Darauf wollte ich dann nochmal hinweisen. Dankeschön. PR02, bitte. Abend. Da würde ich mich direkt gerne anschließen. Jetzt sauber die Sache wegzubekommen, geht ganz einfach so. Lilly tritt zurück, es sind sowieso nur noch ein paar Wochen und der Bundesvorstand macht gemeinsam ein Statement, das auf der Bundeswebseite veröffentlicht wird, wo die Position der Partei, weil ihr habt ja in dem Tweet vom Vorstandsaccount geschrieben, das, was Lilly da gemacht hat oder getwittert hat, ist nicht die Position der Partei. Dann macht jetzt bitte die Position der Partei unmissverständlich für alle nachlesbar klar und distanziert euch öffentlich von der Sache im Detail und nennt sie auch. Das war alles. Dankeschön. Nur privat hier. Bitteschön. Ja, das bin ich, die Hermi. Okay, ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Lilly hat sich entschuldigt. Das kann ich respektieren. Vielen Dank dafür. Das ist mehr, als wir meistens irgendwie in der Partei bekommen, wenn Scheiße passiert. Die Tatsache, dass du nicht wieder antrittst, als Konsequenz zu verkaufen, im gleichen Atemzug mit dem Satz oder mit der Aussage, das stand sowieso fest, ist geschenkt. Ja? Die Frage ist nur, was hat es denn jetzt für langfristige Konsequenzen für uns als Partei? Wir reden jetzt seit Jahren davon, dass wir Dinge auf Twitter nicht eskalieren sollen. Das ist eine Endlosschleife, das passiert immer wieder. Anders kann man sich manchmal auch einfach seine Frustration nicht von der Seele schreiben. Wie gehen wir denn damit um? Also wir müssen da jetzt mal irgendeine Strategie haben. Ihr als Bundesvorstand, der künftige Bundesvorstand, die Landesvorstände, als auch wir in der Partei, weil wir wissen, wir können es nicht verhindern, dass auf Twitter geschrieben wird. Das sind dann zum Teil auch frustrierte Ex-Mitglieder, die dann nochmal irgendwie so richtig draufhauen, weil sie gerade Bock drauf haben. Und das nächste ist, was lernt ihr als Bundesvorstand? Was lernt vielleicht ein künftiger Bundesvorstand? Und was lernen wir als Partei aus dem Thema Privataccount? Also das Statement von Lilly ist ja auf ihrer privaten Webseite veröffentlicht, obwohl es sie von dem Journalisten offiziell als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei gesehen wird. Ja, also da haben wir dann wieder eine private Distanzierung für ein öffentliches Amt. Das passt halt auch alles irgendwie nicht zusammen. Und es würde mich jetzt mal interessieren, was ihr dazu so für Gedanken habt. Danke. Ja, Entschuldigung. Entschuldige, nur wegen der Veröffentlichung, wir haben einfach, also erstens das Vorstandsportal ist aktuell down, mehrere haben das schon festgestellt, der Vogone liegt da nieder, die IT ist dran, danke auch an der Stelle dafür. Die zweite Sache war, da einfach ein ganzer Tag jetzt, glaube ich, hinter uns allen liegt mit Telefonaten und hin und her Geschreibe und anderen Sachen, war einfach nicht mehr die Möglichkeit, noch abzustimmen, ob wir das Statement in irgendeiner anderen Stelle veröffentlichen. Mir war aber ein Anliegen, dass das so schnell wie möglich denn auch noch öffentlich ist. Und deswegen habe ich erstmal den unmittelbaren Zugriffspunkt, den ich habe, nämlich meine eigene Webseite, dafür genutzt. nutzt. Wir werden sicherlich noch besprechen, ob das in irgendeiner Art und Weise noch an irgendeiner anderen Stelle Einfluss hat. Aber da es jetzt erstmal auch ein persönliches Statement von mir ist, fand ich das die richtige Stelle. Okay, vielen Dank. Zu der Frage mit den privaten Accounts, das ist schwierig und das wird auch immer schwierig bleiben. Ich glaube, da gibt es keine Lösung für. Wenn ich mich selber betrachte, ich bin jetzt im vierten Jahr im Bundesvorstand, Lothar ähnlich oder genauso lange. Und es hat bei mir auch Zeiten gegeben, wo ich hochfrustriert war und wenn man dann vielleicht noch zwei Bierchen getrunken hat, dass man dann auch abends sich in eine Twitter-Diskussion eingesponnen hat, die vielleicht auch nicht immer glücklich war in der Ausdrucksweise oder auch inhaltlich. Aber bislang habe ich es geschafft, an den meisten Shitstorms in irgendeiner Weise vorbeizusegeln. Ich denke, das liegt an jedem selber, auch von der eigenen reinen Wahrnehmung her. Jeder, der in dieser Partei tätig ist und kann ein Vorstandsamt übernehmen, man kann niemanden absprechen, einen entsprechenden Twitter-Kanal oder Twitter-Account zu bedienen, sich den zuzulegen und darauf zu erkennen sein. Entscheidend ist aber dabei, wenn ich da drauf schreibe, ich bin B, ich bin Pirat, C, ich nehme hier ein entsprechendes Amt wahr. Spätestens dann sollte ich erkennen, dass ich da stark distanzieren muss. Ich habe vorhin den einen oder anderen Tweet gehabt, wo dann auch geschrieben wurde, es gibt kein Privat bei Amt und Partei, kein Privatleben. Das ist natürlich falsch. Natürlich habe ich ein Privatleben und natürlich habe ich auch eine private Meinung und die werde ich mir auch definitiv nicht nehmen lassen. Die Frage ist halt immer nur, wie ich mich dann zu bestimmten Themen äußere. Das kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Das ist jetzt ein bisschen lax ausgedrückt. Das verzeiht mir bitte. Aber in diesem Fall ist es natürlich wirklich schief gegangen. Eins als Nachsatz noch. Was ich wirklich bedauerlich fand, ist, man kann über dieses Statement, über den Vorstandsaccount sprechen. Der hätte besser sein können, der hätte vielleicht länger sein können. Zum einen darf ich euch einmal darauf hinweisen, dass alle Bundesvorstandsmitglieder irgendwo ihrer monetären Verpflichtung nachgehen, nämlich arbeiten. Das heißt, diesen Tweet relativ schnell irgendwo aus dem Hut gezaubert. Wenn dem einen oder der anderen der nicht ausreichend ist, dann habe ich da Verständnis für. Wofür ich aber überhaupt kein Verständnis habe und da werde ich auch kein Verständnis für entwickeln, wenn diese Distanzierung, die es ja doch darstellt, von den eigenen Leuten über Twitter zerrissen wird und diejenigen, die es abgesetzt haben, nämlich der Bundesvorstand, auch noch beschimpft werden. Dafür werde ich kein Verständnis entwickeln und da werde ich mir auch nicht mal den Ansatz der Mühe geben, dieses in irgendeiner Form zu tun. Das ist schlichtweg eine Frechheit. Und das ist genau das, was ich meinte mit Eskalation. Das war überflüssig und ist nicht notwendig. Gabriele, bitte. Ach nee, der Sperling hängt bei dir im Protokoll. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich gedacht, du stehst am Mikrofon. Ist besser, ich sage nichts. Ist in Ordnung. Rotor, bitte. Ja, sorry. Kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich stimme dem völlig zu. Jeder ist dafür selbstverantwortlich. Ich denke, es ist auch nicht praktikabel, auch nicht umsetzbar, Vorstandsmitgliedern private Twitter-Accounts oder sonstige Social-Media-Accounts zu untersagen. Das ist meiner Ansicht nach auch nicht sinnvoll. Was wir in dem Kontext einfach brauchen, und da spreche ich aus meiner Erfahrung mit auch in der Bundespolitik schon länger vertretenen Parteien oder mit einer, in der ich auch mal war. Was wir da brauchen, ist meiner Ansicht nach dringend eine Professionalisierung, wie man damit umgeht. Also was ich als jemand, der ich mich als Vorstandsmitglied auf welcher Ebene auch immer oder Mandatsträger zu erkennen gebe, was ich da auf meinem privaten Twitter-Account von mir geben kann und was nicht. Natürlich kann der ein oder andere Ausrutscher auch dem Professionalisiertesten passieren. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber ich denke, gewisse Dinge liegen da im Argen. Und ich möchte da einfach mal einen konstruktiven Vorschlag machen. Wäre es eventuell möglich, den zukünftigen Vorstand und auch vielleicht auf anderen Ebenen in der Hinsicht mal ein bisschen zu schulen? Weil ich glaube, da haben wir enormen Nachholbedarf, was sowas angeht. Das ist ein sehr guter Punkt. Vielen Dank dafür. Du hast vollkommen recht, wir können niemanden die Nutzung von Twitter untersagen, dass wenn er ein Vorstandsamt übernimmt oder sowas. Ich denke, das würde dann auch die Wahrscheinlichkeit noch mehr drücken, dass Menschen sich bereit erklären, entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Eine Schulung, ja, aber ich denke auch das Appellieren daran zu überlegen, ist förderlich, definitiv. Ja, vielen Dank. Dann haben wir Maggie, bitteschön. Und weg. Gut. Ich weiß, dass das hier nicht ausreichend in irgendeiner Form beleuchtet werden kann. Aber ich möchte nicht versäumen, ein Dankeschön zu sagen, weil diese Diskussion um diesen Umstand, die wir hier heute Abend und die Beiträge, die wir heute Abend hier wahrnehmen durften, sind absolut in einem Rahmen, wo ich sehr dankbar für bin. Weil was ich hier heute Abend nicht hätte brauchen können und nicht hätte haben wollen, ist eine Mumble-Diskussion, die eskaliert mit Beschimpfung und dergleichen und Geschreie. Von daher vielen, vielen Dank für eure sinnvollen Beiträge hier heute Abend im Mumble, die auch vernünftig vorgetragen wurden. Abschließend, weil ich dann jetzt gerne den Bundesvorstand in die nicht öffentliche Sitzung ziehen möchte, damit wir diese Anträge entsprechend bearbeiten können. Ganz klar von mir, ich bin der Bundesvorsitzende und ich übernehme auch die Verantwortung für diesen Bundesvorstand. Verhindern kann ich nichts, aber wir können es versuchen aufzuarbeiten und daran werden wir arbeiten. Dankeschön. Ich wünsche euch eine sichere Hand.